schuf das Licht, er lässt uns nicht im Dunkel stehen. Er schuf das Licht, er lässt uns nicht im Dunkel stehen. Niemals hat sie auch.